Sänger John McClure ist in seiner Heimatstadt Sheffield seit 5 oder 6 Jahren schon sehr bekannt. Don of the Sheffield Music Scene wird er dort liebevoll genannt. Er gilt als kreativer Kopf und gleichzeitig als Querdenker. Schon vor Jahren gewann er Poetry Slams mit Gedichten gegen die Blair-Regierung und später marschierte er auf Demonstrationen gegen den Irakkrieg mit. Mit seiner Band Reverend in the Makers wagte er den Versuch, seine politisch aussagekräftigen Texte zu vertonen und schaffte es sogar bis in die Top 10 der britischen Albumcharts. Kurz darauf lernte er den Londoner Rapper Kareem Lowkey kennen und dieser inspirierte ihn zu seinem aktuellen Projekt Mongrel, mit dem er nicht nur musikalisch etwas Neues ausprobieren, sondern auch politisch ein Zeichen setzen will. Ich bin ein großer Fan von UK Hip-Hop und als ich Lowkeys Mixtape hörte, hat es mich total weggehauen, weil er etwas in seinen Texten sagt, was vorher noch niemand gesagt hat. Er ist das Sprachrohr für Leute, die vorher nie eine Stimme hatten. Seine Raps sind so ausdrucksstark und deshalb wollte ich mit ihm arbeiten. Als Songschreiber willst du mit Leuten zusammenarbeiten, die auf ihrem Gebiet genauso gut oder besser sind als man selber. Das hat mich inspiriert, weil es eine Mischung aus allem war, was ich gut finde. It's a real fusion of all the things I'm into. Fundamentally, you're a fundamentalist. Kinda got a wondering, you're the real terrorist. You're a menace. You're a credit to none. Electoral eclipse of your moral sun. Religions are me. Ein facettenreiches Album mit schrägen Synthesizer-Sounds, einer guten Portion Hip-Hop und ein bisschen Indie-Gitarre. So als würden die Gorillas auf Eminem, The Streets und Ian Brown treffen. Oft ist die Musik sehr tanzbar und erinnert an alte Hip-Hop-Heroen aus den 80ern wie Grandmaster Flash oder Run DMC. Manchmal verlieren sich die Stücke aber einfach in einem Sammelsurium von Dub- und Reggae-Elementen, sodass man das Gefühl bekommt, man wäre in einer wirren Traumlandschaft. Provokation und Protest sind die Grundthemen des Albums. Und dabei tragen die Herren ganz schön dick auf. Im Grunde seid ihr die Fundamentalisten. Manchmal frage ich mich, wer die wahren Terroristen sind, singt McClure in dem Song The Menace und fordert gleich von der gesamten Pop- und Indie-Welt mehr meinungsstarke politische Botschaften und Protestkultur. I'm sick of hearing generic Indie-Guitar-Bands talking shit about nothing. Ich habe die Schnauze so gestrichen voll von Indie-Gitarren-Bands, die nichts zu sagen haben. Es wird Zeit für eine Veränderung in der Musikindustrie. Ach was, nicht nur in der Musikindustrie. Diese ganze Gesellschaft, dieses ganze verdammte neoliberale System braucht eine grundlegende Veränderung. Die Musikindustrie ist doch nicht nur finanziell kaputt, die ist doch auch moralisch total im Eimer. Und deshalb müssen wir Alternativen finden. Und Mongrel ist so eine Alternative. So jemand wie Lowkey ist ein Sprachrohr für junge Briten mit Migrationshintergrund, die vorher noch nie eine Stimme hatten. Nenn mir bitte einen arabischen oder arabischstämmigen Künstler, der im Westen mit Popmusik erfolgreich ist. Da fällt einem so schnell keiner ein. Und das ist verdammt schade, denn es gibt genug intelligente, ausdrucksstarke und leidenschaftliche Leute da draußen, die das Zeug dazu hätten. Passionate fucking people out there. Why do you man got? Let me break it out. The government self. So where is it? On TV is it? On CDs is it? Eine Protesthaltung, die aus biografischen Erfahrungen entstanden sei, meinen die beiden Mongrel-Köpfe John McClure und Rapper Lowkey. McClure war früher auf Demonstrationen gegen den Irakkrieg, wo er mehrmals verhaftet wurde und schrieb schon mit seiner Band Reverend in the Makers politische Texte. Lowkey ist halb Engländer, halb Iraker und sagt, er habe den Rassismus bereits in der Grundschule mitbekommen. I remember being in primary school and being the only child with a Muslim name. Als ich auf der Grundschule war, war ich der einzige Junge mit einem islamischen Namen, der nicht gehänselt wurde. Ich habe es einfach nicht zugelassen, dass man mich hänselt. Ansonsten wurden alle mit einem islamischen Namen gehänselt. Entweder du warst weiß, schwarz oder du warst Paki. Eine abwertende Abkürzung für Pakistanis. Und in dieses Paki-Ding, was auch immer das sein soll, wollten sie die Araber auch reindrängen. Ich war immer anders als die anderen. Ich war nie so wie die Toms und Harrys, aber ich war auch nicht wie die Ahmeds. You know, I was also never the same as the Ahmeds. 4, 5, 6, 8, 1, 9, 5, 0. You're a number, you're a barcode. Got your details all on file. A commodity that we will quantify. Yo, 7, 0, 1, 8 to the end. Mongrel treten mit ihrem Konzept, Politik und Pop zu vereinen, da ganz in die Fußstapfen von Bands wie Public Enemy, Rage Against the Machine oder den Manic Street Preachers. McClure sagt auch, er sei sehr von Damon Albarn beeinflusst, mit dem er letztes Jahr in Nigeria zusammen mit afrikanischen Musikern Songs aufgenommen hat. Auch Alban hat damals mit Blur und den Gorillas Texte gegen den Irakkrieg geschrieben und ist nicht nur bei den Antikriegsdemonstrationen mitmarschiert, sondern hat auch die Werbekampagne dafür finanziell stark unterstützt. Für das nächste Album fahren Mongrel Mitte März nach Venezuela, um dort mit einheimischen Musikern und Präsident Hugo Chavez Songs aufzunehmen. Der hat sie persönlich in seine eigene Fernseh-Talkshow eingeladen, um ihr aktuelles Album vorzustellen. Ein bisschen erinnert das an den Auftritt der Manic Street Preachers in Kuba zu Ehren Fidel Castros Ende der 90er. Daher stellt sich die Frage, ob es hier tatsächlich um die Verbesserung der Welt oder einfach um den Protest an sich geht. Nebenher touren Mongrel durch England, verteilen Flyer gegen Rassismus, treten auf und predigen auf der Bühne für einen palästinensischen Staat. Doch egal, wie man zu der Einstellung steht, Better Than Heavy ist ein gelungener Versuch, Hip-Hop, Synthie-Pop und Indie-Sound in Einklang zu bringen, und die Texte regen sicher viele Fans dazu an, weltpolitische Ereignisse zu hinterfragen. Time will soon come for me to go home. They know that's why we flow so it's okay. Came in from an island where we know.